Was will der Herr, wenn ich sein Eigen bin? Was ist der Preis für ein Leben mit ihm? Wenn ich ihm folge, wohin er mich führt, was verlangt Jesus von mir? Alles, was er mir gab, will ich ihm weihen. Meine Zeit, meine Kraft, mein ganzes Sein, meinen Geist, meinen Leib, was mir gehört, alles ist Jesus mir wert. Alles ist Jesus mir wert. Wenn ich bedenke, was er für mich tat, in seiner Liebe am Kreuz für mich starb, für meine Schuld selbst sein Leben hingab, das ist mein Leben ihm wert. Alles, was er mir gab, will ich ihm weihen. Meine Zeit, meine Kraft, mein ganzes Sein, meinen Geist, meinen Leib, was mir gehört. Alles ist Jesus mir wert. Alles ist Jesus mir wert.